bleibst! Du hast mir einen Schuldvertrag unterschrieben. Ab in Wien verdiene ich in einem Monat mehr als sie in einem Jahr. Das hast du auch von Paris gedacht! Und dann hat es deine Mutter das Leben gekostet. Mich meine Ersparnisse. Und unsere Familie, den guten Ruf! Ich hasse Salzburg. Bitte, Wolfgang, sag das nicht. Und wenn ich doch abreise? Das würde mich töten. Weißt du noch, du hast immer gesagt, nach dem lieben Gott kommt gleich der Papa. Niemand, niemand liebt dich so wie ich. Du bist zu kindlich und zu ungeschickt für das kalte, schlaue Spiel des Lebens. Ich hab Angst um dich. Du brauchst mich. Denn niemand liebt dich so wie ich. Sei froh, dass ich mich sorge um dich. Denn sag mir, wo wärst du ohne mich? Alle anderen sind Feinde. Erlaube es nicht, dass unsere Familie zerbricht.